Und damit, Leute, hallo und herzlich willkommen zu unserem nun mittlerweile zweiten Podcast. Bei dem Podcast wird es höchstwahrscheinlich ein ganz kleines bisschen lauter wie das letzte Mal. Ganz einfach, weil es darum geht, welche Spiele wir zum Beef spielen. Was genau zum Beef abgeht und wie das abläuft, erklären wir euch gleich. Erstmal stelle ich euch die Leute vor, die mit da sind. Das ist der Traxo, der Half-Lolly und der Fortress 95, die auch im echten Leben Philipp, Agit und Sascha heißen. Hallo. Hallo. Hallo. Das Beef, Leute. Ganz kurz, bevor wir anfangen, uns über die Spiele zu unterhalten, wollte ich nochmal ganz kurz unser System erklären. Eigentlich war es so gedacht, dass wir uns überraschen lassen wollten, was wir tatsächlich am Ende spielen werden und das eigentlich externe Leute entscheiden lassen wollten. Das Problem war bloß, hätten wir das so gemacht, könnten wir den Stream nicht vorbereiten. Das heißt, das wäre dann ziemlich in... Improvisation. Ja, ein Blindflug spontan. Was ziemlich scheiße wäre, weil jetzt lass mal irgendwie ein Spiel nicht da haben oder so. Und dann hatten wir uns aber letztens folgendes System überlegt, dank der wunderbaren Idee von Sascha. Wir suchen uns jetzt einen riesigen Pot aus an Spielen und werden dann über eine Art Randomizer im Prinzip ein Spiel dann einfach präsentieren lassen, live on stream. Wir bereiten quasi, ich sage mal jetzt grob geschätzt, 20 Spiele vor. Und spielen aus diesem Pot von 20 Spielen an dem Tag, werden die quasi live, bevor wir die spielen, ausgewählt. Und wir wissen dann auch erst genauso zeitig wie ihr, wann bzw. was wir spielen. So ist das ganze System und jetzt geht es erstmal darum, ein paar Spiele zu finden, die wir natürlich da auch spielen können. Und ich fange einfach mal an und hau einfach mal das erste Spiel so in die Runde und sag ganz einfach mal ganz klassisch Nidhogg. Nidhogg. 5-Minute Match incoming. Ja. 20 Minutes. 20 Minutes. What? Ja, wer das Beef hier auf Rocket Beans TV gesehen hat, der weiß ja, wie das auch ausatmet. Ich glaube, zwei Vollidioten, die sich dann da gegenseitig dann irgendwie versuchen, fertig zu machen. Bin ich dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Das also, Nidhogg ist so eine Art 2D-Fechtspiel. Ja, nee, geil. Ich hatte ja auch geguckt, ich weiß gar nicht mehr, welches. Ich glaube aber, wir hatten uns das angeguckt, so 2D seitlich mit so einem Grundleuchter und so. Genau, wenn du es siehst. Ne? Wir machen es übrigens so, es müssen drei Leute für ein Spiel Ja sagen, damit es in den Pot kommt. Und am Ende, also wenn es zu viel wird, sieht man am Ende nochmal raus. Das Pot gesagt. Pot. genau, mit Nidhogg hat's einen Namen. Nidhogg werde ich aufschreiben. Hat das von euch jemand gespielt? Nein. Nee. Okay, ich auch nicht. Aber Sascha? Mein kleiner Finger hat das schon mal gespielt. Geil. Ah. So, nächsten Vorschlag, Leute. Ja, ich hätte einen Vorschlag zu machen. Das ist eben die Frage, ob wir uns das noch besorgen oder ob du es schon hast. Rayman Legends, dieses Fußballspiel. Hab ich da tatsächlich. Ja, hab ich da. Das wäre nicht das Ding. Aber das ist eine wirklich geile Idee. Das Fußball habe ich noch dran gedacht. Das ist auch richtig Spaß. Also ich habe ja mir eine kleine Liste, also eine wirklich kleine Liste von drei Spielen aufgeschrieben und das ist eben Platz Nummer 1. Weil ich habe ja selber keine PS3 oder PS4. Mhm. Dementsprechend habe ich das selber auch noch nie gespielt, aber verschiedene Videos gesehen, unter anderem das letzte Mal bei Last Man Standing 2 von Gronkh und BeatsMeat TV, dieses Livestream. Ja. Und das sah sehr, sehr lustig aus und das war ja auch beefig aufgebaut. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das Hate-Potenzial, besonders weil wir jetzt einige, oder ich hoffe mal, wir haben mehr 2 gegen 2 Spiele. Das heißt, wir könnten uns dann gegenseitig dann entweder pushen oder uns gegenseitig so runterziehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel führend bin mit 20 Punkten, ihr Rest habt nur, keine Ahnung, 15 und ich spiel jetzt mit dem, der noch mir gefährlich sein könnte, dass ich dann mit dem dann einfach mal elendig versage und nichts mache. Darauf habe ich irgendwie richtig Bock. Okay, also im 2 vs. 2 Modus. Seid ihr dafür? Ja. Gut, damit sind wir schon zu dritt. Damit sind wir zu dritt, das reicht. Also das Rayman Legends Football. Schreiben wir einfach mal auf. Wir sollten uns stärker über die Spiele unterhalten, was darin überhaupt passiert wird. Sonst wird das ein bisschen kurzer Podcast. No. Ich glaube, so viele Spiele haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir über 15 kommen, wirklich. Nächster Vorschlag. Tetris. Tetris, gute Idee. Tetris Duell oder Tetris? Duell. Also immer. Okay. Duell. Also, sollte ich vielleicht dazu sagen, wir hatten es ja schon mal on-stream gespielt, Sascha und ich. Der Tetris Duel Mode ist im Prinzip so, wenn du im Prinzip eine Lane schaffst, hat der Gegner dadurch keinen Nachteil. Wenn du zwei Lanes schaffst, kriegt der Gegner eine zusätzliche Lane reingedrückt. Bei drei Lanes zwei Lanes kriegt der Gegner reingedrückt und bei vier Lanes kriegt der Gegner vier Lanes im Prinzip reingedrückt. Oder fünf sogar, ich weiß gar nicht. Bei zwei Lanes direkt schon eine rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es manchmal, solange man keinen Vierer hat, dass das da irgendwie so ein bisschen random ist, ob der Gegner was kriegt. Okay, also ja, irgendwie so gespielt, halt auf jeden Also manchmal Fall. Hatte ich's, ich hau was rein, bei dir kommt nichts, dann hau ich wieder was rein, es kommt nichts, dann mache ich wieder eine Leiste und dann kommen bei dir zwei rein oder so. Irgendwie ja, dann müssen wir mal gucken. Dass ich das wahrscheinlich ein bisschen erst hoch stacken muss oder so. Dass ich das erst irgendwie stacken muss. Auf jeden Fall ist das der Tetris Battle Mode, sag ich mal. Da gibt's auch dann Best Out of 7, glaube ich. Drei musst du gewinnen. Best Out of 7 klingt doch ein bisschen. Es muss drei Punkte halt haben. Geht fix. Der dritte Punkt gewinnt. Es geht echt fix. Also, ja. Ich glaub's gar nicht, wie schnell das geht. Gut. Agit. Ach so, sind wir dafür überhaupt? Also ich bin dagegen, weil ich weiß, wie Sascha spielt. Okay. Also ich bin dafür. Gut, dann ist das durch. Gut. Ich hab's wenigstens versucht. Ist egal. Also ich kann sagen, wenn ich der Letzte werde, weil ich war dagegen. Mach ich jetzt nicht den Eddy. Ich werd sowieso ranten die ganze Zeit, dass sowieso grundsätzlich die falschen Spiele gezogen werden, aber naja. So viel zu meiner Taktik. Agit. Ja, die Sache ist, ich habe mir halt viele Gedanken gemacht, aber so wirklich was eingefallen ist mir dann doch nicht. Okay. Zumindest mal so ein bisschen abwechslungsmäßiges. Dann hätte ich noch eine sehr abwechslungsreiche Idee. Es waren ja die Nintendo World Championships jetzt vor der E3. Und ich habe tatsächlich noch eine WCS-ROM gefunden von 1990. Die WCS ist? Ne, World Championships. Achso. WCS-ROM? Das ja, verstehe ich, ja. Nicht ganz. Ich verstehe es auch nicht. Also die ROM ist halt so, du hast dort drei Spiele drauf, du hast 8 Minuten 36 Zeit, irgendwie sowas war das, um einen bestimmten Score zu erreichen. Das heißt quasi, du musst bei Super Mario 20 Münzen sammeln, so schnell wie es geht. Dann ach musst das, du ja, ja, das haben sie ja bei NES Remix, gab es das ja auch. Genau. Also so einen ähnlichen Modus, konnte man ja freispielen. Richtig. Und den habe ich gefunden und den würde ich tatsächlich mitmachen wollen, weil er einfach echt geil ist und weil es halt wieder mal was anderes ist. Und nicht immer so, dass nur nach 15 One-on-One gedöns. Und dort kriegst du halt am Ende auch einen Score ausgegeben, was halt ziemlich cool ist. Und es lässt sich halt auch gut battlen. Ja, gut. Ich lasse mich da mal überraschen, weil es hört sich eigentlich sehr interessant an. Aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht vorkommt. Weil so Timespiele oder Beefs, da bin ich, also so Speed-Beefs, da bin ich ja meistens immer total schlecht drin. Okay. Dann können wir aber auch sowas ähnliches machen, wie sie das ja hatten von wegen den ersten Zelda-Dungeon, dass wir dann sowas mit einem anderen Spiel dann angehen vielleicht. Dass wir halt einfach Zeit messen. Dass wir dann sagen, dass, keine Ahnung, was weiß ich, also das erste, was mir jetzt so spontan einfällt, auch wenn wir das jetzt nicht konkret machen müssen, wäre vielleicht irgendwie die erste Welt in SMW oder so. Irgendwie sowas. Auf Zeit. Oder auf Zeit. Zum Beispiel der erste Tempel aus Wind Waker. Auf Zeit. Wir müssten ja grafisch denen auch mal was bieten. Naja, das Ding ist, wie gesagt, nicht ganz so großen technischen Aufwand machen. Weil, wenn wir jetzt mal umstecken müssen und so, das ist ein bisschen ja, gut, nicht ganz so. Recht. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ganz cool, so ein Time-Attack-Modus mit irgendeinem klassischen Nintendo-Spiel. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Also, ich würde den halt einfach mal aufschreiben. Time-Attack-Mode. NES. Da müssen wir uns halt mal noch ein bisschen über ein Spiel einigen. Das sollten wir vielleicht jetzt auch gleich mal machen. Gar nicht abgestimmt, ob wir das nehmen. Naja, es waren drei dafür. Okay, dann Sascha, das ja noch würde ich vorschlagen, weil das ein Spiel ist, was wir alle bestimmt sehr lange bzw. noch gar nicht gespielt haben, wäre aus Yoshi's Island. Yoshi's Island, das erste Level. Weil Super Mario Bros. Hat seit erst ein bisschen geübt drin, Kirby sagt jetzt ein bisschen geübter drin. Das Problem, also ich möchte bloß mal für Chancenfreiheit sorgen. Yoshi's Island habe ich gesucht als Kind. Ja, das ist ja kein Ding. Ich meine bloß, ne? Ich will bloß eine Chancengleichheit sorgen, weil nett, dass es dann heißt, ja! Nee. Also ich wäre für Yoshi, weil einfach das wäre mal ein bisschen Abwechslung von diesem ganzen Kirby und Super Mario Mainstream. Ist mir aus. Okay. Also wenn du dann durchrushst und alles abräumst und wir kläglich versagen, dann wird es eher nicht ja heißen, sondern eher na. Ich habe es ja vorgeschlagen. Von daher, wie gesagt, ich werde diesen Beef mit Benji den letzten Platz belegen, wenn also ihr zwei euch da sowieso streiten werdet. Grundsätzlich bin ich dafür, weil hallo Yoshi's Island. Gibt Yoshi's Island hat Kult. Das ich bin man auch dafür, wie gesagt. Streamen. Ja, ran, je mehr Spiele, desto besser. Da wäre ich sowieso mal dafür. Vielleicht könnte man nach dem Beef ja mal in Yoshi's Retro. Wir haben die ganze Woche Zeit, Traxo. Wir können dort genug machen, wenn wir wollen. Okay. Aber erstmal müssen wir unsere Freundschaften zerstören, bevor wir auch was machen. Das weißt kommt du? Zuerst. Richtig. Erst die Freundschaft. Direkt nach dem Beef alle geragequittet nach Hause gegangen. So, ich bin jetzt hier diese Woche alleine. Folgendes hätten wir machen wollen. Haben wir eigentlich schon geklärt, was der Verlierer den Gewinner geben muss? Machen wir am Ende. Machen wir am Ende, okay. Gut, Sascha gibt dann dem Gewinner einen Blowjob. Nein. Achso, ich dachte, ich hab nicht gehört. Ich hab nie sowas behauptet. Nächstes Ding. Smash. Nein. Smash. Smash. Agit? Ernsthaft? Smash? Smash? Ja, bin ich dafür. Battle Royale Smash, weißt du, wie geil ich das wird? Ich hab gerade erst versucht, das Spiel erstmal zu verstehen. Achso, Smash. Smash. Okay, es sind 3 da 4, Benti. Ja, ich weiß. Dann schreibt man es auf, spreiz mir vor, kein Problem. Mario Kart? Nein. Dann aber bitte auch, dann sorg bitte auch dafür, dass du die DLC-Charaktere hast, Benti. Nö. DLC-Charakter? Wieso? Ja, er meint Mewtwo und... Ja, ich weiß, aber... Und Co. Gut, dann halt nett. Dödüm. Also, Mario Kart U? Nein. Ja. Mario Kart 8, so. Bin ich dafür. Auch. Nein. Nee. Gut. Oh. Sehr schön, Agit. Gefällt mir. Ja? Ich hab dann noch fürs Super Nintendo einen interessanten Vorschlag. Und zwar F-Zero, die erste Strecke in New City. Im SNES-Teil? Ja. Gut, ja, bin ich auch dafür. Ne, ich bin dagegen. Bin ich auch dafür. Ich finde einfach die Steuerung einfach mal bei den SNES Mario Kart von F-Zero. Ja, einfach mal die beste Steuerung ever von 2D-Rennspielen, würde ich sagen. Das muss aber ja auch mal ein bisschen... Doch, ich bin dafür einfach nur wegen der Musik. Don't do it, Traxo, don't do it. Don't do it. Und außerdem hörst du doch gerade sowieso im Hintergrund leichte F-Zero-Musik. Ich darf bloß nicht vergessen, jetzt hier in dem Moment F-Zero-Musik reinzuschneiden. Okay. Boah, hörst du das auch? Das ist F-Zero-Musik. Ah, ist das geil, Alter. Ist das geil, wie hast du das gemacht? Ich finde das Theme voll cool. It's a kind of magic. Das ist telepathische Musikübertragung. Ja. Gut, weiter. Ich habe da noch was auf, also zwei Spiele, die sich einen Platz teilen, weil ich finde solche Browser-Games eigentlich gar nicht so doof. Das wäre entweder oder beides, Minigolf und Curve Fever. Oh! Curve Fever bin ich dafür, tatsächlich. Bin ich dafür, für Curve Fever, aber wie willst du Achtung die Kurve irgendwie kompetitiv spielen? Wie? Naja, kannst du auf Deutsch. So. Ich meine halt nur, wie willst du das irgendwie kompetitiv halt... Ja, du hast ja bei Curve Fever hast du ja, keine Ahnung, du kannst ja einstellen, dass du bei 20 Max-Runden, oder bei 20 Punkten hat er die Runde gewonnen. Richtig. Und, dann machen wir best of 3. Genau. Oder einfach machen 5 Spiele, wer am meisten gewonnen hat, bei unentschieden Gleichstand. Wir machen einfach bis zu den Punktzahlen und dann siehst du doch, wer richtig. Wie steht. Ja, und ja. Soll da eine Punktgleichheit bestehen, dann machen wir halt einfach nochmal, dann machen wir halt plus die 3 gegeneinander oder plus die 2. Wieder halt wir machen halt, wer zuerst 3 gewonnen hat. Kann man auch machen. Ja, nee, das geht zu schnell. Ich denke mir mal, bis 20 Punkte ist schon schlauer, weil... Nee, wer zuerst 3 Runden gewonnen hat, natürlich. Ach so. Ja, das wird vielleicht schon wieder zu lang. Aber die 20 Punkte ist vielleicht ganz so dumm. Ja, können wir uns spontan dann entscheiden. Ja, bei 20 Punkten ist doch eh Ende normalerweise. Und bei, was ich noch sagen wollte, ist bei Minigolf zum Beispiel 9 Kurse oder 13. Ne, kommt darauf an, wie lange es dauert. 4 Spieler. Und dann All-in-One, oder wie nennt man die, warte, da, also die Strecken oder die Kurse, die du, wo du nur einen Schlag theoretisch bräuchtest, um die zu schaffen. Dann aber auch ohne mit Kollisionen und mit vom Start, wenn du ins Wasser fällst. Dann sollten wir uns aber mal noch auf eine Streckenlänge einigen, weil 9 Strecken sind schon echt viel. 9 Strecken, ja, bei normalerweise sind diese All-in-One sind relativ kurz. Also... Da können wir uns dann spontan, aber spontan an dem Tag nochmal entscheiden, wenn wir uns über die Punkte unterhalten. Richtig. Also, dann, aber, wenn es ja einfach mal reinnehmen und wenn der Randomizer dann sagt, Minigolf, können wir uns immer noch was überlegen. Genau, dann können wir uns immer noch spontan entscheiden. Ist jemand was dagegen? Nö, ne? Ich bin nicht dagegen. Ich bin auch nicht dagegen. Gut. Also, seid dafür. Sagt da einfach. Nein, ich bin nicht dagegen. Okay. Ich habe auch noch einen Vorschlag, der eventuell ein bisschen Unmut führen kann, aber das ist zum Thema nochmal auf Zeit, aber auch wieder ein bisschen mehr so ein bisschen Retro. Also zum Beispiel, ich würde gerne den N64 Emulator beziehungsweise den Wii U Virtual Console rausholen. Und entweder Donkey Kong, also etwas, was länger ist, Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie das erste Level. Nein! Weil da habe ich so Bock drauf. Nein! Gut, 3 dagegen, gehen, einer dafür. Ich werde es halt mal nicht aufschreiben. Ja, Moment. Wir gehen ja mal davon aus, dass wir ja wir sind ja die ganze Woche da. Wir werden das entweder auf 2 einzelne Tage oder auf einen ganzen Tag verlegen. Das heißt, wir haben jetzt unser Finale, was wir noch nicht ansprechen wollen. Das machen wir dann am Ende. Richtig. Richtig. Aber das geht ja schon überhaupt mehrere Stunden. Das ist ja der. Okay, ist ein kleiner Teaser, ne? Also, wenn es gut läuft, geht es über mehrere Stunden. Ich denke schon, dass das ein Stück länger geht. Ich denke nicht, dass das innerhalb von. Nein, richtig, ich aber ich hätte das gerne nochmal ein Halbzeitprojekt. Ich hätte gerne noch ein Halbzeitprojekt. Ja, dann lass uns da bitte am Ende drüber reden. Jetzt lass uns bitte erstmal weitermachen hier. Okay. Übrigens, sorry, dass ich einfach reingeredet habe. Drax und Jackson. Kein Problem, Ryan. So, weitere Vorschläge. Ja, das Problem ist, die Vorschläge, das lohnt sich ja nicht bei Spielen, die halt ein bisschen länger dauern. Das ist halt das Problem. Also so... Bring sie doch einfach mal. Bring sie einfach mal, wir können doch immer noch sagen, nein oder ja. Ja, ich meine, sowas wie Age of Empires kann man nicht machen. Das dauert zu lange. Dauert zu lange, ja. Wenn man hier so ein Halbtags-Event-Scheiß machen will, so ein Halbzeit-Event, dann könnte man schon einen Age of Empires-Tag machen. Richtig. Oder zumindest 2-3 Stunden. Gut, das Ding ist aber, dass ich AOE eine Runde in meinem Leben bis jetzt gespielt habe. Ich hab's in meiner Kindheit öfters gespielt, aber eher solo, weil LAN und Multiplayer Age of Empires war nicht so gang und gäbe auf LAN-Partys gewesen, als bei uns nicht. Und ich hab zwar die HD-Collection auf Steam, hab da aber, ich glaube, erst 3 oder 4 Spiele reingesteckt. Also ich kenne mich da mit 0 aus. Und dann haben wir aber auch noch das Problem des Abgreifens, tatsächlich. Das Problem ist eigentlich nicht, weil du siehst ja eigentlich, zwar sieht man nur eine... Ah nee, stimmt. Zeigen wir halt nur deinen Bildschirm. Ja, nee, wir haben keine 4 PCs. Naja, das mit den PCs auftreiben, das wäre nicht das Ding. Weil Agit bringt seinen mit, Sascha bringt seinen mit und ich habe ja sowieso noch hier 2. Ich habe hier 3 zu holen. Dann stehen also, bei Benny noch Ding. So ein paar kacken MacBooks rum. Okay, also ich wäre dafür, schreib's aber mal in Klammern auf, wenn das alles technisch überhaupt funktioniert. Ich bin auch dafür. Also ich schreib's halt einfach mal auf und wenn wir es irgendwie technisch gelöst kriegen, dann gerne. Ansonsten müssen wir uns was anderes überlegen. Ich hatte sogar einer der Podcast-Zuhörer einen Vorschlag. Oh, ich habe noch einen guten Vorschlag. Ich habe noch einen guten Vorschlag und das hat bestimmt jeder von uns gespielt. Warte mal kurz. Sag erst mal. Kannst du gleich sagen? Den Co-op von Portal. Im Race, 2 gegen 2. Nein. Ach so, ich habe noch nie Portal gespielt. Das Ding ist, das Race ist total unfair. Ja, nee, das heißt Race auf Zeit. Ja, ich weiß schon, das ist trotzdem unfair, das kannst du knicken, weil ich zum Beispiel suchte Portal ohne Ende. Ich kenne die ersten Rätsel mittlerweile auswendig. Das ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Das hat man ja gesehen, wo wir damals das mit dem Kirby gemacht haben, wo ich einfach mal eine halbe Stunde Vorsprung am Ende hatte. Richtig. Ja, das macht schon einen Unterschied, wenn man das wirklich kennt. Das ist schon eben, deswegen lass das mal. Ich hab gedacht, okay, ich kenne mich da in Porter auch in- und auswendig aus. Ich hätte gedacht, dass Lolli oder Sascha das dann eben auch in der sich schon mal gespielt hätten. Ich habe Portal ein bisschen mal gespielt, aber nicht so intensiv, wie du jetzt meinst. Okay, weil es ist ja eigentlich auch so ein kleiner Klassiker. Was ich noch für einen Vorschlag hätte, wäre fürs Super Nintendo nochmal, wie hieß es? Star Fox! Das ist Star Fox 64. Da habe ich auch noch den Competitive-ROM hier rumliegen, die immer auf irgendwelchen, weiß schon, Neckermann-Turnieren gespielt wird. Wie geht denn Star Fox Competitive? Das musst du mir jetzt gerade erklären. Du hast halt dort auch eine gewisse Zeit bloß, musst halt innerhalb der Zeit ein gewisses Punktepensium erfüllen. Also beziehungsweise, du spielst, glaube ich, das Hauptspiel und sammelst halt Punkte und nach Ablauf der Zeit hast du halt einen Endpunktestand. Und das ist halt alles klar. Schon... Ich denke mal, jeder von uns kennt Star Fox, oder? Ich kenn's, aber ich hab's nie wirklich gespielt. Naja, ich hab's auch nie wirklich gespielt. Also, nicht richtig. Aber... Alter, ich hab's nie wirklich gespielt. Ja, bei mir ist also das wirklich, ich hab vielleicht mal die erste Stage gespielt. Genau, das ist bei mir ähnlich. Also, oder beziehungsweise halt mal durch irgendwelche Remixes oder keine Ahnung. Halt das mal. Story irgendwie zwei, dreimal durchgezockt. Okay. Das einzige Mal, dass ich Star Fox intensiv gespielt habe, das war Star Fox Adventure auf der Gamecube und das sollte ja noch nicht mal ein Star Fox Spiel werden. Richtig, aber es war trotzdem gut, muss ich sagen. Es war Premium. Das ist Premium. Generell, wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung zu Gamecube, aber egal. Soll ich es mit aufschreiben? Ja, schreib's erstmal mit auf. Ja, nee. Für mich nicht, aber ist ja egal, schreib's trotzdem auf. Du bist in der Deutschland. Warum bin ich immer, ihr bejaht mal alles, ich möchte hier ein bisschen Diskussion, ich möchte hier BÄM! Naja, dann bring Vorschlag, wo BÄM. Okay, Kaizo Mario, erstes Level. Nein! Nächster Vorschlag. Och man! Ja, du musst das Ganze auch mal ein bisschen realistisch sehen und jetzt nicht einfach nur so Troll-Vorschläge, bitte. Mario Maker, alle Level. Alle Level! Sascha darf das übrigens, der hat einen Darfschein, ne? Ich habe mir extra Spiele aufgeschrieben, die im Stream sehr lustig werden könnten, weil sehr häufig gefailt werden kann. Was ein Minigolf, Curfew war, Kaizo Mario eben auch. Es zieht sich zwar ein bisschen länger hin, aber sagen wir mal so, das erste Level von Kaizo Mario ist zwar arschig, aber noch nicht so. Das kannst du knicken, Draxo. Das kannst aber du trotzdem knicken. Es ist fucking Kaizo und es dauert halt einfach mal 86 Jahre. Das ist, also ich bin ja dafür, wenn mir irgendjemand eine gute Super Mario ROM-Hack herlegt, der halt schon schwieriger ist, aber schaffbar auf jeden Fall, dass wir den gerne spielen. Aber Mario Maker ist auch schwieriger, aber schaffbar. Da gibt's genug. Es gibt ja die Seite SMW Central. Da gibt's bestimmt irgendwas, was deinen Nix anfüllt. Wir könnten ja dann nach der Podcast-Aufzeichnung mal reingucken. Vielleicht finden wir ja ein schönes. Mario Maker ist zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Ich würde es ja gerne mit aufnehmen wollen, aber das ist leider noch nicht raus zu dem Zeitpunkt, weil schon, ne, weißt schon, ich hätte schon Bock drauf, aber egal. Also, SMW-Hack, ja oder nein? Nee, ich nicht. Also, ich wäre persönlich auch eher für... Nee, wir müssen mal schauen, was wir finden, ehrlich gesagt. Eben, genau deswegen. Dann würde ich erstmal sagen, ja, damit wir es also erstmal drin haben, falls wir was finden. Ja, von aus auch. Okay. Dann schreibe ich das einfach mal. Nochmal genauer angucken, dass uns zur Not können wir es ja noch klammheimlich terminieren und dass es wer mitkriegen muss. So, und dann habe ich aber noch zusätzlich noch, um das nächste Spiel vorzuschlagen, ich habe mir aufgeschrieben auf meiner Liste, Minispiele von großen AAA-Titeln. Also da habe ich zum Beispiel jetzt als Beispiel gemacht, zum Beispiel das Goron-Rennen aus Majora's Mask. Nein. Weiter? Nein. Zeit. Nein. Weiter? Da gibt es eigentlich auch nicht wirklich was. Nein. Wieso nicht? Oder wie gesagt, oder das Biber-Tauchen auf Zeit. Nein. Nein. Weiter? Das bringt alles nicht, Traxo. Das ist die Sache. Eben. Das sind alles zwar gute Grundideen. Wo man zum Teil rausragen könnte, wenn man selber spielt. Richtig. Das ist es halt. Und... Das ist dumm. Das ist... Ich hab nur gewartet, dass er noch dieses komische Rennen bei diesem Deku-Spasti noch anbringt. Das ist der Deku-Spasti? Ja. Na hier, mit dem Butler. Kriegst. Ach so. Ach das. Nein, bitte nicht. Ja, was ich mir aber auch noch aufgeschrieben habe, ist Super Mario 64, erstes Level Koopa. Also Koopa so, wie ist denn aber Koopa so? Das sind Koopa aber so, also so grundsätzlich, das ist vielleicht keine so dumme Idee, aber. Ja, es sind eben so Kleinigkeiten, die aber dann eben dann ein bisschen Abwechslung in den Stream reinbringen. Wenn wir so reine Klassiker reinbringen, wie Tetris. Ja, ich meine, dein Gedanke ist ja nicht verkehrt, richtig, aber quasi die Vorschläge passen nicht ganz. Ja, wie gesagt, da könnt ihr ja auch noch was interpretieren rein. Das ist ja mehr so ein Vorschlag gewesen, weil diese Minispiele an sich sind teilweise besser zu spielen. Zum Beispiel Rayman Legend mit dem Fußball-Minispiel. Also du brauchst aber jetzt nicht sagen, dass Rayman Legends schlecht ist. Im Gegenteil. Nein, Rayman Legends aber ist schon es hat geil. Schon was. Also, es sticht schon heraus, dass es drin ist. Ja, sagen wir mal so. Ja, das Problem ist, ich habe halt persönlich nicht ganz so viel Multiplayer-Erfahrung. Deswegen fällt mir jetzt so spontan gerade für so ein Beef nicht viel ein. Was ich noch für einen Vorschlag hätte, wäre Speedrunners. Oh ja, da wäre ich auch dafür. Ich habe selber noch nie gespielt, auch. Muss ich dazu sagen. Ich spiele den Hühnermann. Gut, also ist das mit drin. Ja. Sehr schön. Dann habe ich auch noch Minecraft-Minispiele auf der Liste stehen. Nein. Pack doch Vorschläge. Das ist doch Minecraft, das ist mein Satz. Ein Haus bauen kann. Nein, es gibt ja solche Minispiele. Ja, ich weiß, ich kenne die ganzen Minispiele. Spleef und sowas. Ja, genau. Das oder sind ja eigentlich schon es ziemlich sogar, cool, die Minispiele, muss ich sagen. Es gibt sogar Mario Party für Minecraft. Ja, genau, das hatte ich auch noch. Siehst du? Mario Party 1 für 64 habe ich auch auf meiner Liste stehen. Aber dann nicht die 1, bitte, damit die Controller halten. Nee, was. Das war nicht das Problem. Was ich eher vorschlage, ne, ist nicht ein komplettes Mario Party Spiel, sondern ein gewisses Minispiel. Und zwar aus der 3. Wer das kennt, das Feuerseil hüpfen. Oder aus der 2, ich weiß es nicht, 2 oder 3. Oh nee, das war auf der 1 war das auch schon. Nee, auf der 2. Warum gerade das denn? Also ich bin nicht dagegen. Weil das eigentlich, also da können wir auch mehr Runden machen. Da müssen wir nicht nur eine Runde machen, weil da ist das Ding ziemlich schnell geklärt. Das ist auch nur eine Taste drücken. Das eben, das ist eigentlich bloß eine Taste drücken und einfach halt Reflexe halt richtig gekonnt einsetzen. Und das Geile, aber dahinter ist halt eigentlich, dass dort keiner irgendwie einen zeitlichen Vorteil hat oder das ist halt einfach so, weißt du? Das ist halt wirklich, wer kann besser Reflexe gedöns und so. Okay. Wer kann besser Reflexe gedöns und so. Ich hätte auch eine Runde Mario Kart, also das normale Mario Kart, jetzt möchte ich für die Party. Video, aber das kann man leider ja nicht mehr gegeneinander spielen, weil das ja immer nur ein Zusammenspiel ist. Ganz ehrlich, Mario Party dauert doch zu lang. Ja, wobei Mario Party vielleicht was für das Halbzeitdingens gewesen wäre. Ja, Mario Party 1, nicht die 1. Mario Party 2, auf jeden Fall N64-Teil, kann man ganz gut spielen, nur das Problem ist eben, wie das funktioniert mit der Technik, weil du kannst... Das ist kein Ding. Ich weiß hier, wie die Controller vom Emulator so gut erfasst werden, damit du dann kannst wirklich... Don't worry. Wegen sowas brauchst du dir keine Angst haben. Ich habe hier zwei PS4-Controller und... Wenn ihr noch Xbox-Controller mitbringen könntet, dann ist das ohne Probleme. Also kann ich machen. Ich kann meinen Wii U-Controller mitbringen. Haben auch alle nur 10 Sekunden Latenz, also da musst du dir keine Sorgen machen. 15. Sascha, ich bringe ja sowieso meinen Wii U-Controller mit. Für die ja, musst du auch machen. Ja, gut, aber da unterhalten wir uns später drüber. Ja, da unterhalten wir uns später drüber. Gut. Also, soll ich Mario Party als Halbzeitding ausschreiben? Ja oder nein? Ja, kannst du halt erstmal machen. Okay. Müssen wir uns dann halt mal noch entscheiden, entweder 3 oder 2? Können wir eigentlich gleich sagen 2. Also die N64 Mario Partys kenne ich alle nicht, das ist mir ziemlich egal. Okay. Kenn ich 2 auch nicht. 2 hatte die kürzeren, aber auch bessere Maps gehabt. Also die ersten 2 Maps, die sind wunderbar. Die sind relativ kurz. Warte mal, war die 2 das mit der Wüste und... die 2 war das, wo du im Endgame gegen Bowser Jr. in diesem Sternen-Map spielen musstest. Der Sternenman passte bei allen. Ja, aber. Nenn mir mal gewisse Punkte raus. War das wie so ein Freizeitpark aufgebaut? So das Menü? Das war die 2, glaube ich. Das war ich guck mal ganz kurz online. Warte mal, ich guck mal ganz kurz online. Mario Party 2. Ja, genau, die 2. Genau, die 2 hattet auch gehabt. Das können wir gerne machen. Okay, 2. Okay. Party 2. Gibt es denn auch ähnliche, so gesagt, Partyspiele von Nintendo, die man eventuell noch mit in die Liste reinnehmen kann? Das muss ja nicht unbedingt Nintendo sein, das ist ja Quatsch. Ja, nee, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gedacht, der von Diddy Kong Racing, die Versus-Spiele, die sind eigentlich auch relativ cool. Na. Ja, Diddy Kong Racing kenne ich gar nicht, so die Minispiele. Also zum Beispiel bei Diddy Kong Racing, dass die, sagen wir mal, Minispiele, die sind so aufgebaut, du hast damals sozusagen 4 verschiedene Areale gehabt, das kennt man ja so, und jedes hat ein anderes Fahrzeug. Entweder beim ersten musst du fliegen, da musst du Eier aus der Mitte oder auf dem Boden musst du dann greifen, ne, und die dann in dein Nest zurückbringen. Wer als erstes 3 Punkte hat, hat die Runde gewonnen. Oder zum Beispiel gibt es das Minispielmodi auf hier diese Hoverboats, ne? Ja. Was dann reines PvP ist, das heißt, wer 3 seiner Leben Bananen verliert, fliegt dann raus und kann dann aber trotzdem noch, so gesagt, die Leute noch nerven, aber kriegt keine Punkte mehr. Also ihr könnt dann währenddessen dann noch, wenn ihr 0 Bananen habt, noch den ersten abknallen, dann ist das immer noch irgendwie noch ein bisschen beefiger. Es sind allgemein, es gibt, wenn wir alle 4 durchspielen, jeder jeweils einmal, dass wir dann auf eine Gesamtpunktzahl kommen, die noch eigentlich recht erträglich ist. Also das ist eigentlich, kann man ganz gut machen. Klingt nicht dumm, also muss ich sagen. Weil das diese Versus, also ich sag mal so, die Diddy Kong Versus Spiele, die sind besser als die von Mario Kart. Ja, ja. Weil die ja, abwechslungsreicher sind, weil bei Mario Kart hast du ja immer das gleiche mit den Ballons, ne? Bei Mario Kart hast du wirklich gewisse Minispiele, oder es gibt zum Beispiel eins, da fährst du in so einer Burg und da musst du Münzen einsammeln, ne? Du kannst aber Bananen einsammeln, sind keine Münzen, und die musst du dann in dein zurückbringen, also das ist dann mit Karts, und dann wieder weiterfahren, und du kannst eben nur eine gewisse Anzahl an Bananen aufsammeln, und wirst du einmal getroffen, verlierst du alle Bananen, die du gesammelt hast. Das heißt, okay, mal ganz ehrlich, ganz kurz eine Frage, ganz ehrliche Antwort bitte. Wie oft hast du das gespielt? Als Kind sehr oft, aber auch nur bei diesen Minispielen, deswegen kann ich mich so gut dran erinnern, immer nur gegen NPCs gespielt habe, weil die, um 100% freizuschalten, musst du die gegen NPCs jeweils zweimal gewonnen haben. Einmal auf Easy und einmal auf Hard Mode. Na, dann ist das Kinding. Okay. Also, ich hätte grundsätzlich nichts dagegen, eher? Ja, genauso. Ich auch nicht. Okay, also schreibe ich mal Diddy Kong Racing Minigames auf. Was ich dann noch hätte, tatsächlich, ist ein sehr schönes Spiel mit dem Namen Bomberman. Okay. Bin ich dafür. Gut. Hatte Bomberman 64? Hatte der? Nein, nicht 64. Wir machen SNES, das Ding. Achso, das ist ein Klassiker. Ja, weil der 64er, der hatte nämlich noch, da das so eine 2D-Ansicht war, so mit Höhen und Tiefen, fand ich das eigentlich relativ cool. Das ist Bums. Okay. Wer noch dafür hier, was wir bei den Rockspins auch gespielt haben, Thief oder wie das hieß? Thief? Ja, wo ach ja, das mit der Wüste. Abstechen. Das mit der Wüste genau. Hier. Wisst ihr noch, wie das heißt? Also, das, was sie als letztes gespielt hatten. Ja, ich glaube Thief Town. Thief Town, genau. Thief Town, was? Ja. Agit, hast du das gesehen? Nee. Thief Town? Okay, dann ganz kurz, ich schicke dir mal den Link zu dem Video. Damit du mal weißt. Kannst ja auch kurz erklären. Oder genau, ja, ich glaube, das Zuhörer ist schlauer. Ja, das ist schlauer. Nämlich. Sascha, du bist sehr schlauer. Das kriegt nämlich, da ist ein Bildschirm und da sind irgendwie 800.000 Thieves drauf und du hast keine Ahnung, wer du bist und musst das halt erstmal rausfinden. Und du musst halt versuchen, die anderen Mitspieler möglichst schnell abzustechen. Und dass sie dich dabei abstechen. Also, du hast im Prinzip, ich sag mal jetzt grob geschätzt, 30 Figuren auf dem Bildschirm. Die alle gleich aussehen. Und du musst halt erstmal selber rausfinden, wer du bist, ohne dich dabei auffällig zu verhalten. Okay. Und B, halt auch rausfinden, wer die anderen sind. Und für jeden Kill, also der erste Kill gibt halt 1 Punkt, der zweite Kill gibt 2 Punkte und der dritte Kill halt 3 Punkte. Und wenn wir das halt 3 Runden lang spielen, dann kriegen wir da auch super fix ein gutes Endergebnis hin. Okay. Und der Herr, das glaube ich auch keiner von uns gespielt hat, groß, ist das glaube ich auch sehr fair. Hab das damals als Kind richtig hart gesucht. Weil das 2000 und Bums Schlag mich tot erst rauskam. Yes. Also bin schon sehr alt, Benny. Achso. bin schon über 20. Nice. Thief Town, ja oder nein? Ja. Gut. Mir kommt gerade noch so eine kleine Idee, da müssten wir uns aber mal ein bisschen unterhalten. Naja, natürlich, sag mal los. Welches Spiel dafür geeignet ist, so ein Spiel, wo du sagst, so, du hast 15 Minuten Zeit, ne, und, keine Ahnung, sammel Collectibles, mach das, da gucken, wie weit du kommst. Das heißt, du hast ein Zeitlimit von 15 Minuten. Haben wir schon sowas. Ja, sowas Ähnliches habt ihr schon mit dieser ROM, die dafür aufgebaut ist. Aber ich rede jetzt wirklich von Sachen, wo das eigentlich gar nicht dafür geeignet ist. Und das wird bestimmt ein bisschen lustig. Bring halt mal einen Vorschlag dafür. Ja, da wollte ich mich gerade ein bisschen mit Deutschland dabei. Das macht bestimmt richtig Bock. Jetzt mit zum Beispiel, na, das ist ein schwieriges Beispiel. Weißt du, so ein Spiel, wo auch so kleine Maces, also kleine Labyrinthe so vorhanden sind, weißt du, wo du denkst, oh, jetzt bin ich auf Zeitdruck, jetzt vertue ich nicht mehr, obwohl ich das Spiel eigentlich schon ein bisschen kenne. Und dann kann das relativ lustig werden. Und wenn dann alle drei noch im Hintergrund, dann keine Ahnung, noch dich noch ein bisschen stören, während du spielst, das wäre ja auch ein nettes Feature, so gesagt, dass jeder einen Joker hat und dir irgendwie ein Fisch ins Gesicht kloppt. Wir sind ja nicht bei den Rocket Beans, will ich das sehen. Wir sind ja, ja auch nicht bei Team Fortress, dass man Leuten mit einem Fisch ins Gesicht kloppt. Ja, oder wir spielen CSGO oder CSS und sagst so in das ist drei unfair, Runden, ich. Wer die besten Stats hat. Das ist auch unfair. Nee, ja, aber du kannst sowas nicht gegen irgendwelche random Mofos spielen, weil... Ja, du könntest zwar mit Bots spielen, aber nee, CSGO ist unfair. Und Bots ist auch sinnlos, das ist einfach ganz nur, wenn zuerst die Bots wegmäht. Ganz einfach das Ding ist, dass... Nein, das war jetzt ja auch nur ein Beispiel gewesen. Ich will mich jetzt nicht als gut hinstellen, aber ich glaube, ich habe da mehr Erfahrung wie ihr. Beziehungsweise zumindest wie Agit und Sascha. Also, und dann würde ich... Trax, oder? Ja, ist auch ein bisschen doof mit der... Was, bei Dings? Bei CS oder was? Das ist halt das Ding. Hast du irgendeinen Shooter auf deiner Konsole? Ein Shooter auf der Konsole? Also das wäre jetzt nicht das Ding, noch einen zu besorgen. Ja, ich überlege gerade, ob es da einen Vierspieler-Splitscreen bei den neueren oder aktuellen Titeln gibt. Ja, Weil das wäre ja noch ein bisschen Vorschlag. Handicap. Ich hätte da noch einen Vorschlag. Ja, bitte? Wer Contra das erste Level schafft, so schnell wie möglich. Oh, oder? Das ist, das ist auch wieder unfair. Ja, das ist unfair, richtig. Nee, deswegen machen wir das richtig. Da können wir ja direkt mit Battletoads ankommen. Naja, das wäre mein nächster Vorschlag. Da können wir direkt mit League of Legends anfangen, wer besser farmt. Nice, Sascha, nice. League of Legends, wäre ich dafür. Ja, ich aber nicht. Sascha? Das ist Agit. Nein, ich will nicht. Ja, da ich doch auch nicht. Ist doch gut. Das war doch nur reicht Spaß, doch. Sowieso. Das hätte ich sowieso nicht aufgeschrieben. Weil, ja, egal. Weil Rassismus und so. Ja, grundsätzlich Rassismus. Ja, aber nur weil Traxo dafür ist. Wegen nichts anderem. Ach, Sascha, please. Okay, noch mehr Vorschläge. Ich hatte gerade eben noch eine Idee, aber es ist mir wieder entglitten. Entfleucht. Meine Liste ist mittlerweile auch. Ach, leer. Genau, hier, wir könnten irgendwas von den Garry's Mod spielen. Oh, Trouble in Terrorist Town. Zum Beispiel. Wobei das wieder, glaube ich, ein bisschen. Das ist halt schon immer mal abgreifen. Na gut, eigentlich ist es nicht unfair, weil wir haben ja noch nie miteinander gespielt und so. Da hat man auch keine Ahnung, wie der andere drauf ist und so. Okay. Kennst du das, Agit? Nee. Also wir könnten ja jetzt nicht unbedingt so ein Famous-Mode nehmen. Wir könnten ja auch mal was anderes nehmen, im Prinzip, was vielleicht noch gar keiner gespielt hat. Aber find ja, gut, aber die Frage ist halt einfach nur, ist der Mode geil oder nicht? Deshalb werden die anderen ja gespielt, weil es einfach geil ist. Ja, also nur um Leute das mal kurz zu erklären, bei Trouble in Terrorist Town sieht jeder ungefähr gleich aus, also jeder ist Terrorist. Das ist das ist dann so, dass du bei dir angezeigt bekommst, ob du jetzt Innocent oder Traitor bist, also Unschuldiger oder Verräter. Ja. Du musst die dann Verräter versuchen... Verräter müssen die Innocents töten und die Innocents müssen versuchen, nicht getötet zu werden, die Traitor unter sich zu entlarven und diese umzubringen. Sonst gibt es Minuspunkte, wenn du nämlich als Innocent einen anderen Innocenter bzw. als Traitor einen anderen Traitor tötest. Aber bei vier Leuten wäre das immer nur ein Traitor und drei Innocent. Wobei das eigentlich schon scheiße ist für die, die noch nicht gespielt haben, weil jetzt du hast es ja schon gespielt, Traxo, ne? Ich hab keinen Garry's Mod. Nicht? Okay, weil ich hab's schon gespielt und dann kommt ihr mit irgendwelchen Traitor-Waffen und nicht, dass ihr so hast eine gespielt. Traitor-Waffe, du bist 100%ig Traitor oder so. Deswegen, ich gucke auch gerade, was es so noch so für Game Modes gibt. Vielleicht der Garry's Mod Minigames Game Mode, den kenne ich nicht. Aber. Ist halt auch sowas wie Surfen oder Klettern oder in Obstacle Course halt es hier. Es gibt ja auch bei Garry's Mod diese Zombie hier ein Rush-Dinger. Das heißt, einer ist Überlebender und drei sind Zombies und Zombies müssen dann versuchen, die... Nee, andersrum. Du fängst an, jeder ist menschlich außer einer. Naja, Traxo, lass es uns mal bitte ein bisschen so machen, dass Chancengleichheit besteht. Schau mal, wenn jetzt einer spielt, dessen Bildschirm abgegriffen wird, zum Beispiel, ja? Ja, wir haben, glaube ich, was Besseres zu tun, als bei dir auf dem Bildschirm zu gucken. Na, es ist... lasst uns vielleicht mal was machen, wo man, also auf dem PC zumindest, wo man entweder alle vier auf einem Bildschirm spielen oder halt, wenn mehrere spielen müssen, also wenn halt bloß einer spielen kann, dass man dort halt bloß Zeit nehmen oder so. Alles andere ist halt ein bisschen, ist auch nicht. No? Weiß nicht, ich wollte gerade nochmal meine Steam-Bibliothek gucken, was ich da noch Feines drin habe. Wie wär's denn? Das ist der Necrodancer. Wenn Endlos-Mode mehr Punkte macht. Okay, das ist aber für Traxo schon wieder unfair. Tatsächlich. Ich weiß nicht, Traxo, wie aktiv hast du Cryptos Necrodancer gespielt? Bis jetzt, ich glaube, beim Freund 2 Stunden. Du wolltest mir noch selber geholt haben. Wobei, Benji, du hast es wahrscheinlich am meisten von uns mittlerweile gespielt. Nee, ich glaube Sascha mittlerweile. Ja, ich habe 6 Stunden oder so. Okay, ja gut, okay, dann sollte ich tatsächlich damit. Warte, ich guck mal ganz kurz rein. 21 aber Stunden. Das ist wupp. 21 Stunden. Mal sehen, ich habe 15. Okay. Muss meinen Steam mal kurz aufmachen. Aber auf jeden Fall mehr als ich dachte, muss ich schon zugeben. Also das können wir tatsächlich machen, weil das trinken wir ja auch am Ende in Score raus. Dann nehmen wir halt sollen wir uns denn darauf einigen, dass wir, wenn ich mir das jetzt noch besorge, dass wir sagen, so, ich spiele, bis ich auf meiner Steamlist 5 Stunden habe. Und wenn die 5 Stunden angereicht sind, dann höre ich auf, dann habe ich mich ein bisschen eingespielt, dann ist mir auch egal, ob ihr 21, 15 oder 6 Stunden habt. Ja, du kannst das schon spielen. Du kannst schon mehr spielen. Hier, ich habe auch 9 Stunden. Spielst du was, weiß ich, bis 10 Stunden oder das so? Das Ding ist, Traxo, okay. Weißt du, daher, also ich spiel's ja tatsächlich täglich, wenn du so willst. Ich spiel's immer in der Frühstückspause bei mir auf Arbeit. Deswegen, also es wäre unfair, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ihr dürft es nicht spielen. Spielt. Okay. Muss auf die Liste, ich würde also, sagen. Also, das ist ein Spiel mit Vorbereitung. Crypt of the Necrodancer, vielleicht kommt's ja auch gar nicht. Ja. Crypt of the Necrodancer, da können wir ja den Seated-Modus machen. Tatsächlich. Ja, dass jeder das gleiche Level hat, aber dann hast du trotzdem noch irgendwie. Kommen dann auch dieselben Monster dann? Ja. Ja. Na gut, dann ist wiederum. Dann dürfen wir nicht zugucken bei dem anderen. Richtig. Dann eigentlich auch schon wieder scheiße. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so random, weil das gehört ja zum Spiel dazu. Oder genau, wir machen es halt einfach random. Vielleicht hat dann hat halt einer Glück. Punkt. Ja, ist halt so. Ist halt. Genau. Ist halt das Spiel. Wir können uns ja vorher dann noch 4 Seeds überlegen. Mit gleich langen Buchstabenzahlen halt. Also, oder wir Buchstabenlänge einfach. Oder wir YOLO einfach irgendwie halt. Bei Thief, Land, World, Village, whatever, kann es ja auch passieren, dass du instant spawnst und ein Messer ins Gesicht kriegst. Ja gut, stimmt schon. Das ja genau, dann machen wir das. Micro Hunger Games. Nein. Definitiv nicht. Real Life Hunger Games? Nein. Ja. Alle auf Traxo. Alle auf Traxo. Ja. Und dann hören wir auf einfach. Und dann sagt man einfach, okay, ja, natürlich. Wir müssen die 3 Besten aussuchen. Immer auf den Letzten. Weißt du, nein, das geht halt drum, so eine Siegertreppe hat halt nur 3 Stufen. Traxo, weißt du, das... Ja, ich fängt dir schon mal gut an hier. Ja, so muss das ja auch laufen. Dann wäre ich jetzt für Speedrun Final Fantasy 9, 100%. Nice! So. 101% bitte. 101%, genau. Ich bin ja schon, ich hab's ja gerade so privat nochmal angefangen. Ich dafür Monster Hunter 3, wer das Monster am schnellsten tötet. Das machen wir nicht. Nee. Monster Hunter ist. Nee. Das war Sarkasmus, weil ich schon dezent viele 1000 Stunden gespielt habe. Ja, und so manch andere bei uns nicht. Und so manch anderer dezent wenig 0 Stunden gespielt hat. Dezent wenig 0, ja. Pokémon blaue oder rote Edition. Nein. Wie lange bist du das Arena-Leiter braucht? Nein. Wer die wenigsten random Monster-Pokémon-Encounter kriegt. Willst du das denn machen? Naja, nee. Das ist scheiße. Nee. Also ja, so bis zum ersten, scheiße. Also bis Rocco zum Beispiel. Man könnte alle fangen was mit man Lumanda machen könnte. An. Traxo, lass deine Story-Idee mal ganz schnell fallen, das lässt sich nicht wirklich fair realisieren. Aber was man machen könnte, wäre hier Pokémon Battles. Jeder stellt sich ein Team und dann kämpfen wir gegeneinander. Ah, und Pokémon Showdown. Genau. Showdown, genau, nicht Battles. Ja, okay. Können wir gerne machen. Wo? Na, es gibt genug so Pokémon-Spiele online auch, wo du dir Teams erstellen kannst und dann halt gegeneinander spielen kannst. Ja, Benji, das ist halt eine Internetseite, das dir quasi so einen Kampf simuliert. Du stellst dir halt am Anfang dein Team und alles zusammen. Na, dann gerne, von mir aus. Weil mit allen Attacken, mit allen Fähigkeiten. Mhm. Du kannst auch 6-mal Dragoran nehmen, alle mit Hyperstrahl. Nice. Das ist ein bisschen so Noob-like. Aber das machen wir nicht. Also Noob-like, weil es schlecht ist. Ja, aber ich wollte es nur gesagt haben, dass du alle Möglichkeiten hast, die aus allen 690 Pokémon. Naja, ich hab's auch geschrieben. Das ist kein Ding, das mit der Kurznachricht ist übrigens ziemlich scheiße. Dann aber geben wir uns so eine Viertelstunde Vorbereitungszeit. Und dann ich hab dir gerade das einmal gelinkt, dann kannst du es. Ja, ich hab's schon gehört. Das hört man jetzt bestimmt noch in der Aufnahme. Egal. Legendary Team, GG. Also ich würde dann schon zumindest. Ja, weil ich würde Underuse nehmen. Bannen sollten wir keine Dinger. Richtig. Wir sollten uns dann schon so ein bisschen drauf einigen halt. Ja, ich wäre für Underuse, weil so, keine Ahnung, so ein Glurak, wenn es in jedem Team Glurak ist und dann ist es ein bisschen doof. Also egal. Ist halt einfach, machen wir dann nur ein Team macht, boah, das Pokémon ist gut, das Pokémon ist gut, Legendary, das hat Stats ohne Ende. So ein Team verliert halt einfach gegen ein durchorganisiertes Team, was aufeinander aufbaut. Richtig. Wenn du jetzt irgendwas, eine Toxin, eine Giftspritzen, Dings-Spike-Kombo machst, wo jeder direkt Half-Life ist und er rauskommt, dann sind die halt einfach gefickt. Richtig. Sind die einfach gefickt. Ja, okay, das ist halt so, die können da nichts machen, die sind halt einfach gefickt. Ja, da hat Sascha schon recht. Wenn du halt wirklich weißt, was du machst, dann kannst du auch gerne, kannst du theoretisch jeden One-Hitten. Du kannst sogar das alles so set-uppen, dass du ein Carpador hast, das alles mit der Rechtpflege One-Hittet. Na bitte. Richtig, das geht auch. Dann lasst uns einfach da, sollte es gezogen werden, uns das vorher einfach nochmal kurz angucken. Dann machen wir es halt einfach so. Ja, wie gesagt, 15 Minuten Vorbereitungszeit. Genau. Und wenn wir dir erlauben, wir einfach jetzt hiermit, du darfst dir einen Guide zusammen, also darfst dir einen Guide dabei angucken. Ja, wenn du null Ahnung von Pokémon hast. Der heißt nicht Benny, hat nicht Pokémon oder was gespielt? Ich spiele nicht cross Pokémon. Das ist ja, geh einfach auf. Geh einfach guck mal dann einfach die. Da gibt's immer Empfehlungen für Dingens, für Teams. Richtig. Und so weiter. Okay. Also du kannst hier aufschreiben, welches Team. Also du darfst den Geiter bei angucken, den 15 Minuten Vorbereitungszeit. Die Grundsachen kennst du doch. Das bin Pokémon oder nicht. Sascha, weißt du, das letzte Mal ist, fand ich großartig Pokémon. Also, ich hab X hier liegen. Das ist wie Fahrradfahren, das vergisst man nicht. Ja, schon, ich hab X hier liegen, das hab ich, also, lass es 15 Minuten gewesen sein und so. Das war jetzt nicht so berauschend. Egal. Sollte es kommen, dann werde ich mir halt geschickt noch was überlegen. Aber ich hoffe halt einfach mal, dass nicht. Gut. Ja, wenn du halt einfach nicht weißt, was gut ist gegen so elementartechnisch gegenseitig, dann bist du halt am Sack. Was kann man ja ganz schnell nachlesen. Aber das kann ich ja gar nicht. Ist dazugekommen. Ja, ich weiß. So, die ganze Liste kann man nicht einfach so jetzt drin haben. Oh, ich sehe hier auch gerade die ganzen, die Seite hat auch sogar hier Tierlisten bei jedem Pokémon dranstehen, dass man quasi sich auf eine Liste quasi einigt von Pokémon, die man nutzen darf. Du kannst auch bei Pokémon Showdown kannst ja auch sagen, ich hätte gerne ein Yu-Yu-Team und dann darfst du dir auch nur Pokémon aussuchen, die in Yu-Yu-Team vorhanden sind. Das heißt, du brauchst dann nicht mehr die Liste unbedingt. Yu-Yu-Team? So. Underused. Also Pokémon, die so gut wie nie im Competitive benutzt werden. Ja, ich verstehe schon, was Underused bedeutet. Gut, okay. Nächster Vorschlag, Leute. Weiter. Also meine Liste ist leer. Es müsste alles aus meinem Kopf kommen. Naja, dann lass sprießen. Mein Kopf ist leer, meine Liste war nicht existent. Naja, dann lass sprießen. Splatoon Multiplayer. Was? Splatoon Multiplayer, hat er gesagt. Nee. Nächster Vorschlag? Alles Roller, wer den meisten umrollert. Warum? Nee, Benji. Sascha und Half-Lolli können immer noch ja sagen. Jetzt ist es nicht mehr Agi, das ist Half-Lolli. Half-Lolli. Flolli. Lolli. Flolli. Naja, dann schieß mal los, also. Wie hieß oder nein? Das eine Spiel, das will wieder. Das kennt auch schon jeder. Ich hätte gerade an Antichamber und eigentlich in Rätselspiele gedacht. Mm. So ein Professor Layton-Level. Also ich kenne das oder nicht. Irgendwie so ein Puzzle-Level. Du bräuchtest. Antichamber noch nicht gespielt. Ja, Antichamber kannst du nicht gut competitive spielen. Ja, ich meine, aber allgemein solche Puzzle-Spiele, dass da wohl ein bisschen Denken gefragt ist. Das Ding ist, trag so, bei den Puzzle-Spielen, wenn du da was nimmst, dann musst du irgendwas nehmen, was noch keiner kennt und das sucht erstmal was raus. Und das ist halt. Wisst ihr? Ist halt schon scheiße. Naja. Ich spiele einfach Wimmelbildspiele. Sascha, please. Hast du eigentlich Nintendo Land für die Wii U? Nö. Aber das kann man sich ja bestimmt irgendwo organisieren, oder? Ja, es sind 20 Internet. Euro. Ja, mein Gott, 20 Euro, das ist doch nur geschenkt. In Nintendo Echt, Land ne? hat er zum Beispiel bei Rocket Beef gesehen, dieses eine Mario Funk Spiel. Es gibt Rocket ja auch noch Beef? Andere Spiele, die es gibt ja noch andere dort, richtig. Cool sind. Also Nintendo Land kann auch uns organisieren. Wäre ich auch dafür. Gut, dann schreiben wir das mit auf. Okay, so, dann gib mir mal 2 Sekunden, ich stelle mich gerade eine ziemlich geile Liste. Kannst du mal bitte vorlesen oder zusammenzählen, was wir auch schon alles haben? Sofort. Okay, und zwar haben wir Nidhogg, Rayman Legends Football, Tetris, Nintendo WCS-Form, Time Attack Mode bei Yoshi's Island, Smash, F-Zero, Curve Fever, Minigolf, Age of Empires, maybe, Star Fox, SMW Hack, maybe, Speedrunners, Mario Party 2, Diddy Kong Racing, Minigames, Bomberman, Thief Town, Crypt of the Necrodancer, Pokémon Battles und Nintendo Land. Das sind 19. Wie viele? Das reicht doch dann, oder? Es sind jetzt 19, also, und dann haben wir ja noch das End-Ding, was wir gleich noch machen. Und, weiß nicht, also wenn wir vielleicht jetzt noch was finden, so auf die Schnelle, wäre das halt cool, aber ansonsten denke ich, sind wir dort bei einem relativ guten Pot, die man relativ ein cooles Rennspiel wäre, glaube ich, auch noch gut, aber ja, Mario Kart ist schon abgelehnt haben. Mario Kart ist jetzt sowieso schon abgelehnt. Ja, eben. Ich weiß nicht, was... Irgendwie Rennspiel wäre vielleicht gar nicht so dumm. Oder eventuell sogar ein Formel 1, wäre ja auch nicht so verkehrt. Formel 1 hätte ich tatsächlich... Da. Wobei Final Fantasy wollte ich sagen, Formel 1 2014 ist ziemlich buggy. Ja, das ja, dann spielen wir halt 2014. Spiel, fährst du halt ein Buggy, was daran so schlecht? Gut, gut. Buddy, Respekt, Respekt. Oh, well done, young apprentice, der well war, done. Also ich hab F1 212 hier, ne, sowas nicht. Das 212 war eher was ist mit Gang Beats und Windjammers? Windjammers ist vielleicht gar nicht so dumm, aber Windjammers hat da. Ich wollte halt nicht 1:1 die Liste kopieren von den Rocket Beans, deswegen. Ja, das wäre echt lame. Ja, das. Windjammers wäre schon geil, aber das ist halt, wie gesagt. Ich hatte eigentlich auch an Mario's Football gedacht, aber das ist halt auch scheiße. Ja. Aber das ist halt, ja, also Formel 1, ich weiß nicht, wollen wir es mal aufschreiben? Ja, wäre ich dafür. Ja, wäre ich dafür. Okay, dann schreibe ich es drauf. Gut, so. Da hätten wir jetzt einen Pot von 20 Spielen, wo aber Mario Party 2 rausfällt und Age of Empires bzw. die Super Mario Hack vielleicht auch. Das müssen wir aber dann erstmal gucken. Also zumindest Age of Empires müssen wir an dem Tag machen. Wie viele wollen wir denn überhaupt raussuchen? Das Ding ist, also ich hatte eigentlich gerechnet mit 10 Spielen. 19. Nee, mit 10 Spielen inklusive, also exklusive vielleicht Mario Party 2 und dem Endspiel, dass wir halt abseits... Achso, also 10 Spiele und dann noch extra Stuff. 2 extra Spiele, wo es dann halt, keine Ahnung, für den ersten 5 Punkte gibt, für den zweiten dann 4 und den dritten 3. Achso, also größer, also die größer angelegten dann quasi. Genau, die halt so ein bisschen mehr sind. Punkte sind. Also ganz andere Müll. Genau. So hätte ich das gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das System auch so ein bisschen wollt, ja, aber so würde ich denken, ist das vielleicht gar nicht so dumm. Dass man halt zum Ende theoretisch immer noch alles reißen kann. Dass man auch es noch reißen könnte, eben. Richtig. Dass man vor dem Finale noch so ein schneller Platzwechsel passieren kann. Richtig. Klingt nicht dumm. Bevor ihr dann tragst du alle eliminieren im Finale. Alter, das wird so scheiße. Das wird echt bitter werden. Es wird so scheiße. Gut. Wissen die das schon? Nee, wollte ich jetzt sagen, was jetzt das Finale wird. Ja, das Finale. Ich dachte, du wolltest. Achso, du wolltest nur bis zum Ende vom Podcast aufhören. Okay, ich verstehe. Genau. Das Finale, bevor wir dann das grundsätzliche System nochmal richtig erklären. Das richtige Finale ist ein Spiel, was wir schon zweimal, dreimal gestreamt haben tatsächlich. Final Fantasy. Final Fantasy könnte das nicht sein. Es ist tatsächlich, ist es auch nicht, es ist, hey, genau, Kingdom Hearts, wer die meisten Skate-Punkte macht. Nee, das wäre zu unfair, da wird's ja, alle keine Chance. Eben, das ist es. Nein, es ist ein Spiel, was einfach mal den Menschen von innen heraus zerstört, grundsätzlich. Was das tiefste Böse des Menschen herausbringt und einfach mal dich selber zerstört innerlich und auch geistig. Ich ärgere dich nicht. Und zwar ist das nämlich Risiko. Man braucht dazu nicht sagen, glaube ich. Risiko ist einfach... das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das eigentlich mit ins Beef aufnehmen. Ja, irgendwie schon. Ich kenne auch den Grund. Alter, ey, ich muss mich zu Risiko so weit wegsetzen von euch, Alter. Jetzt fange ich an auszuschlagen. Andy geht einfach in den Extra-Raum. Sonst holen wir einfach noch eine gewisse Person, die uns beim letzten Risikospiel noch da begleitet hat, als Sascha nicht da war. Nein! Ich denke nicht, Traxo. Auf wen spielt Traxo gerade an? Ist egal, erklärst du ja dann nach dem Podcast mal. Ja, so ist das grundsätzliche System. Das klang gerade sehr verwirrend, wie ich das gerade gesagt habe. Aber so. Ja, ne? Klingst du generell. Ja, ich weiß, ich bin verwirrend. Gut. Nein, du bist einfach nur verwirrt. Manchmal. So, also jetzt nochmal ganz kurz zum System. Es wird wie folgt laufen, dass wir bis zu dem Tag selber nicht wissen, was wir aus diesem Pod an diesem Tag spielen werden, an diesen Tagen, besser gesagt, an dem Wochenende. Hat das Pod gesagt? Nochmal, ja, ich weiß. Es wird so ablaufen, dass wir nebenher einen Laptop laufen lassen, wo quasi immer ein Video läuft, das random kommt, wenn wir halt soweit sind. Und aus diesen random Videos im Prinzip aus diesen vielen Videos dann ein random Video gepickt wird, das wir dann halt spielen. Und das macht die ganze Sache halt ein bisschen spannender, sag ich mal. Weil es halt auch für uns spannend bleibt, tatsächlich. Also, wie gesagt, wir wissen halt bis zum letzten Moment nicht, was als nächstes kommt. Und das ist halt schon, denke ich... Außer eins, das Finale. Das zwei. Ist. Zwei. Mal, ja, stimmt. Mario Party als Midtime-Game. Genau. So ist der grundsätzliche Punkt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch irgendwas habt, was ihr noch loswerden wollt, noch irgendwie fragen wollt zum Thema Beef. Nee, ich bin eigentlich so fertig mit allem. Was kriegt der Gewinner, was verliert der Verlierer? Genau. Zur. Also generell gibt es ja sowieso nur einen Gewinner. Also zum Thema Gewinner und Verlierer. Also grundsätzlich ist der Gewinner ja sowieso der beste Dude des Universums, ne? Das wissen wir. Und also darf kann sich. Kannst du nicht werden? Und darf sich ein Jahr lang als King of Games bezeichnen unter uns. Und ja, das auf jeden Fall. Aber was machen wir als Hauptgewinn? So, das sollten wir vielleicht tatsächlich mal noch. So der Ansporn, der letzte. Titel sind schon Ansporn genug, würde ich sagen. Eigentlich. Ja, vielleicht so ein. Der Gewinner kriegt eine Xbox One. Wait. Der Verlierer kriegt eine Xbox One. Wait, what? Ja, die werden ja mittlerweile als Türstopper immer von den Läden gestellt, wenn die nur niemand mitnimmt. Eben. Jetzt sowieso nicht mehr, weil Final Fantasy 7 Remake. Ja, jetzt hat sich das sowieso geklärt. Nee, vielleicht kann man ja so sagen, der Gewinner darf dem Verlierer ein, dann sagen wir mal, ein mittelprächtiges, Twitch-Projekt. Genau, der Gewinner sucht sich ein Spiel aus, was der Verlierer dann spielen muss. Genau, was der Verlierer dann on-stream spielen muss. Das ist gar nicht so dumm. Also Mario. Zum Beispiel, Lolli verliert, ich gewinne und sage dann zum Beispiel, hey Lolli, du spielst jetzt erstmal 3 Stunden lang, also ein Stream, gehen wir mal 3 Stunden von aus, spielst du Kaiser Mario. Richtig. Und du darfst dabei nicht fluchen, du musst das Spiel immer loben. Okay. Also doch, fluchen würde ich schon sagen dafür, weil das ist schon ein Teil der Unterhaltung. Ja, oder, ja, okay, du darfst fluchen, aber du musst danach immer was Positives zu dem Spiel sagen. Okay. Du warst nicht dafür. Aber nicht 3 Stunden. 3 Stunden ist noch so eine Zeit, wo ich sage, okay, das geht mal noch. So, keine Ahnung, so richtig artig. Nee, so richtig artig. So 6 Stunden oder so richtig, weißt du, wo es einfach nervt dann dich selber. Du darfst aber sagen, würde ich dann aber sagen, weil ich selber weiß, wenn ich verlieren werde, und davon gehe ich stark von aus, ich habe momentan nicht die Zeit dafür, 6 Stunden am Stück zu streamen, deswegen würde ich sagen... du bist eine Woche bei mir, Traxo, so ist nicht. Also du kannst es auch gerne in der Woche machen. Oh. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott. Live-Unterhaltung für uns. Alter, oh mein Gott, ja, genau. Der Verlierer muss dann mit uns als Zuschauer, wo wir dann einfach 6 Stunden dahinter sitzen. Nein. Das wo machen wir. Hab ich das vorgeschlagen? Das, Traxo, bist sehr gut, das gefällt mir. Danke, Traxo. Danke, danke. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Also wenn Sascha verlieren sollte, wünsche ich mir auf jeden Fall dann von dem Gewinner, der dann vorstellt, dass muss Kingdom Hearts 2 spielen. Final Fantasy 7. Oh nein! Oh da doch. Kannst du doch den ganzen Ryan-Fans doch nicht antun. Das ist doch noch gar nicht geremaked. Es ist doch noch gar nicht weit raus. Aber da gibt's ja überhaupt also, keinen Shit auf das Remake, wisst du? Kunde, oder Sascha, der Gewinner sagt dann einfach so, Sascha, du darfst dir jetzt Boku no Pico angucken, ohne dabei zu brechen, vor laufender Kamera. Auf jeden Fall, wir sollten schon bei der Stream-Idee bleiben. Ich glaube, das gibt für uns dann am Ende schon richtig Spaß. Oh Mann, warum habe ich das gesagt? Ja, ey, und dann, wir müssen, hast du selbst ins Bein gekackt. Ja, wir müssen uns auch noch was überlegen, wie der, genau, das muss ein emulierbares Spiel sein, ne? Und ja. Der Gewinner darf dann grundsätzlich immer Save-States machen und die neu laden. Also so, sagen wir mal, einmal in der Stunde darf er dann so drei Save-States neu laden oder so. Okay. Das machen wir. Er darf nicht normal speichern. Genau. Ja, doch, Dark Souls. Nee, also dann sollte es vielleicht schon ein emulierbares Spiel sein, wo sich dann einer daneben sitzen kann, so, ach, weißt du, endlich die Stelle geschafft, neu laden. Scheiße. Dark Souls Level 1 Run. Level 1 Run ohne Lagerfeuer. Du machst bei Kaiser Mario, machst du einfach ein Save-State ab Sekunde 1, lässt ihn dann 3 Stunden spielen, drückst dann wieder auf die 1 drauf. Genau. Ach, du Sau, ist das arschig. Ja, auf jeden Fall sowas. Er muss auf jeden Fall leiden. Wo der Gewinner nochmal eingreifen kann, irgendwie am besten. Yeah. Das wäre schon das Geilste. Aber ich glaube, ich habe da schon mein Spiel, das werde ich aber noch nicht verraten. Yeah. Aus gewissen Gründen. Und die übrigen 3 sitzen im Hintergrund, gucken auf dem Bildschirm, essen dann ein dickes, fettes Steak. Naja, und der Gewinner kriegt noch ein Kobe-Steak sowieso. Kobe-Steak, nice. Kobe-Steak. Ist das ein Steak in einem Kuchen oder ein Kuchen in einem Steak? Das ist Steak mit Kuchengeschmack. Klingt lecker. Ja, klingt echt gut. Wir sollten da mal was erfinden. Warum kein Kuchen mit Steak-Geschmack? Weil das schon wieder echt pervers klingt. Wieso? Na, ich weiß auch nicht. Also mein Ziel ist schon mal nicht letzter zu werden. Klingt irgendwie auch pervers. Weißt ja, du, mein Ziel ist auch schon mal nicht letzter zu werden. Das ist eigentlich auch so das Wichtigste. Mensch, wir hatten das Thema schon. Wir wissen ja, wer das Rennen macht. Wir zwei. Und wer von uns. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei dem Line-Up, was wir haben, ist alles offen. Tatsächlich. Also da ist viel dabei. Wollen wir eigentlich das Finale werten? Weil wir können ja nicht sagen, naja, wer das Finale gewinnt, gewinnt. Ja. Nee, also. Würde ich auch nicht machen wollen. Genau, nochmal Punkteverteilung. Also, grundsätzlich, die Punkte bei den normalen Spielen ist wie folgt. Das kopieren wir uns jetzt erstmal 1-1 von den Beans. Mit Joker oder ohne Joker? Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Okay. Also Gewinner 3, Zweiter 2, genau. Dritter 1 Punkt und der letzte Punkte. Ja, so hätte ich es auch gesagt, also... So hätte ich sogar unabhängig von Beans System gesagt. Genau. Und dann haben wir noch 2 Special-Spiele, sag ich mal. Das heißt Mario Party 2, was als Midtime-Game zählt und Risiko. Das Finale halt. Ey, Benny, am Ende geht Traxo mit 0 Punkten raus. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ich bin ja kein schlechter Spieler, ich bin einfach nur schlecht im Umgang mit Leuten. Schlecht verglichen mit uns. Gut, und dann machen wir es halt so, beim Midtime-Game, das heißt Mario Party 2, kriegt der erste 4 Punkte, der zweite 3, der dritte 1, dritte 2, meine ich. Und der vierte halt sowieso keinen. Der vierte sowieso keinen. Also ich würde sowieso sagen, dass immer der letzte keinen Punkt kriegt. Weil das haut dann nämlich schon wieder ordentlich auch rein. So richtig crazy Sachen machen, zum Beispiel, dass einfach das, Midtime-Game keine Pluspunkte bringt, sondern einfach nur absurd viele Minuspunkte für die Schlechten. Ach so, dass du dann einfach sagst, der Erste genau. Der Erste behält alles, der Zweite verliert sonst viel. Und dann der Zweite verliert minus 2 Punkte, der Dritte minus 4 Punkte und der Letzte minus 6. Oder das ist eine sehr gute Idee. Dass du, wenn du richtig am Sack bist, quasi irgendwas 2 Punkte oder so, dass du dann nochmal richtig Comeback kriegst. Falls du es hinkriegst, dass du den Ersten auf den letzten Platz schmeißt. Das ist gar nicht so dumm. Dass der Erste halt 0% verliert, der Zweite halt, keine Ahnung. Genau. 10%, der Zweite... Dann immer aufgerundet dann, ne? Dass der Dritte halt Vierte richtig hart Punkte verliert, irgendwas 80% oder so. Ja, ganz übertrieben so ganz nicht, aber viel es geht schon in die Richtung. Wollen. Also 50% wäre das Höchste. Ja, ich denke auch. Meinen Standpunkt klar machen. Also ich sag mal, der Vierte... Lass uns das mal kurz zusammenfassen. wenn jetzt zum Beispiel Sascha 20 Punkte hat als erster Platz, genau. Benji hat 18 Punkte, Lodi hat 15 Punkte und ich habe 12 Punkte zum Beispiel. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt gewinnen würde bei diesem Midtime-Game, würde ich 0 Punkte verlieren, Sascha würde dann als letzter Platz 10 verlieren. Genau. Lodi würde dann, wenn er Zweiter werden würde, keine Ahnung, 20% verlieren, das wären dann von 15 Punkten. Nee, sag mal 25, halt ein Viertel. Ja, und dann 25 oder noch 10. Viertelpunkte, okay. Dann und dann Vierte kriegt halt einfach mal 50% seiner Punkte gelöscht. Beim das ist dann schon bitter, wenn man halt das erster ist. Ist schon, also wenn man halt dezent weiter unten ist, verlierst du halt nicht viel. Ja, wenn du sowieso nur 3 Punkte hast, verlierst du halt 2. Mein Gott, das ist halt YOLO. Und beim Finale, wie machen wir das beim Finale? Da würde ich es nicht nochmal so machen, weil das ist Quatsch. Ja, weil wenn du dann ist der verliert, ist dann einfach tot. Ja, eben. Also wir sollten vielleicht irgendwas nicht ganz so Unfaires machen, weil sonst gehen nämlich tatsächlich alle beim auf Finale den ersten. Sowieso, weil da kannst du es ja sowieso machen, dass einfach alle sagen, Rape Time, wir hauen den jetzt raus. Richtig, und deswegen müssen wir uns da irgendwie ein System überlegen, was da schlauer ist. Ich würde einfach sagen 5-3-1-0. Beim meinst Finale. Doch. Das heißt, mit 5 Punkten hat er immer noch, also wenn jetzt der Letzte, sagen wir mal, 5 Punkte bekommen hat, kann er immer noch 2 Punkte mehr haben, als der zweitplatziert ist, wenn er jetzt zum Beispiel im Gesamtranking der drittplatziert ist. Also 2 Punkte, das schon kann schon viel sein. Dann machen wir das so, würde ich meinen, oder? Ja, bin ich auch okay mit. Was, wie? Ich habe gerade gesagt. Okay, also der Erste kriegt 5 Punkte, der Zweite kriegt 3 Punkte. Ja, bin ich auch dafür. Und der Vierte kriegt einen Punkt, der Dritte kriegt einen Punkt, der Vierte halt 0 Punkte, halt Standard. Gut, okay, da haben wir schon mal ein richtig schön arschiges System. War es vorher nicht immer nur ein Punkt weniger quasi? Nee, 2 Punkte weniger, ne? Na, jetzt sind es 2 Punkte weniger, vorher habe ich halt gesagt, ein Punkt weniger plus. Genau, und jetzt noch zum Thema Joker. ich weiß nicht, nochmal so zum Prinzip Joker, wer das vielleicht bei den Rocket Beans nicht gesehen hat oder die Rocket Beans generell nicht guckt. Das Prinzip Joker ist der folgende. Wenn du einen Joker ziehst, ziehst du, sobald das Spiel bekannt gegeben wurde. Das ziehst du nicht hinterher, das ziehst du nicht während des Spiels, das ziehst du ganz am Anfang, kurz nachdem das Spiel bekannt gegeben wurde, ziehst du den Joker und sagst, okay, ich setze den Joker. Da ist es so, dass der Erste eine doppelte Punktzahl kriegt von dem, was halt gerade erhältlich ist, beziehungsweise halt generell. Der Erste kriegt halt 6 Punkte. Beim Tour-und-Tour-Spiel, muss ich mir auch noch dazu sagen, beim Tour-und-Tour-Spiel kriegt es bloß ja einen ersten und zweiten Platz im Prinzip. Und da ist es dann so, dass der Erste halt, die ersten beiden kriegen halt 2 Punkte und die letzten beiden kriegen halt 0 Punkte. Das dann kann halt daraus... Kann man da nicht danach noch machen, dass der Erste und Zweite und Dritte und Vierte gegeneinander spielen? Nee, dann würde ich sagen, Erster und Dritte gegen den Zweiten und Vierten. Oder kann man da nicht irgendwie noch eine andere Wertung, wer mehr Punkte gemacht hat oder so? Nee. Ich würde es so lassen, ganz ehrlich. Ich würde es so lassen, ja. Schau mal, wie viele Spieler haben wir? Wir haben 1, was so ist, aktuell. Deswegen, gut, mein Gott. Halt drauf geschissen. Okay, das heißt, der Erste, 2 Punkte. Also das ist dann so, dass halt dort dann das erste Team, da der Erste 4 Punkte kriegt und das zweite Team 0 Punkte. Und es zählt halt nicht für das gesamte Team beim 2-on-2-Game, sondern halt bloß für diese eine Person immer, logischerweise. Wir losen auch noch an dem Tag immer aus, wie die Teams zusammengestellt werden, beziehungsweise wer gegen wen spielt, sollten wir 2 vs. 2, also sollten wir 1 vs. 1 machen müssen irgendwo. Das wird immer ausgelost, so denke ich, ist es auch ganz schlau. Ansonsten, soweit wie es geht, immer Time Trial, wo wir das auswerten können. Beziehungsweise 4-Player Competitive. Das war echt das Schlauste. Genau. Also, ich weiß nicht, Joker ist der jetzt klar rübergekommen. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, wenn du den zweiten, also wenn du nicht Erste wirst mit dem Joker, dann ist es so, dass du. Null gar Punkte, keine Punkte kriegst. Grundsätzlich. Dass du erstmal grundsätzlich auf den letzten Platz fällst. Das heißt quasi, wenn du den Joker ziehst, musst du den ersten Platz belegen, um generell Punkte zu machen. Kriegst aber halt auch gleich mal 6 Punkte. Das muss man halt dazu sagen. Das ist halt einfach so, weil das meiste in dem ganzen Turnier dann. Das ist aber halt schon. Noch fun. Ja, aber genau. Risiko 10 Punkte. Nee, Risiko machen wir das nicht. Ich würde meinen, dass wir das für Mario Party 2 und Risiko nicht machen. Das heißt, Risiko wäre das komplett sinnlos, weil dann, ja, ich nehme meinen Joker für Risiko, okay, töten. Genau, und da gehen halt alle gleich auf dieses Schwachsinn. Einfach RIP, erste Runde, ehe du irgendwas machen kannst. Tatsächlich müssen wir das einfach so machen, dass wir halt einfach sagen, wer halt bis Risiko seinen Joker nicht gezogen hat, der ist verfallen, der hat halt selber Pech gehabt oder wollte es halt nicht anders. Und ja, genau. So sieht's aus. So, denke ich, ist das Beef eigentlich durchgeplant. Jetzt mal noch zum Termin. Und zwar ist der aktuelle Beef-Termin der folgende, nämlich der 1. und 2. August. Das heißt, es ist nicht mehr lange hin, das ist noch ein guter Monat, ein bisschen was über einen Monat. Und dann heißt es Beef-Time. Und dann geht es herauszufinden, wer von uns eigentlich der badassigste Ficker im Stall ist. Mhm. Ich bin echt gespannt, wer der King of Videogames wird. Richtig, ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Theoretisch bei dem Pod, ne, kann es jeder sein. Tatsächlich, das ist. Außer Traxel. Außer Traxel. Natürlich. Ja. Es muss immer einen Eddie geben. Ah, ich freue mich schon drauf. Wird gut, denke ich. Wird gut. Und was ich noch üben muss bis dahin, ist schöne, gute Beleidigungen, die man jeden so an den Kopf werfen kann. Wie es geht. Missgeburt ist immer gut. Missgeburt ist immer gut. Ohne natürlich, dass dann irgendwie mal Twitch aufmerksam wird von wegen Edit Content. Ja, ansonsten tun wir es halt nach Mature machen. Das ist doch mein Gott. Mensch. Das ist doch. Wir müssen wahrscheinlich sowieso machen. Ja, vor allen Dingen bei der Spielauswahl. Gerade Yoshi's Island ist. Yoshi's Island ist schon sehr. Genug explizit. Aber wenn du Yoshi's Island verlierst, mit den hohen Tönen, die du heute gemacht hast, ne, dann bist du nicht unten durch. Ja, ist was anderes, ob du es. Gestern richtig. Gespielt hast oder ob du es gestern richtig. Vor 500.000 Jahren gespielt hast. Ich zitiere gerne Eddie aus Rocket Beans TV mit Bomberman. Ach, kann ich. Kein Problem, was ist er geworden? Letzter. Naja, bitte, er könnte es doch. Wir spielen übrigens auch einen Bomberman mit dem Modus, dass du halt dann, wenn du rausgeflogen bist, an der Seite noch mit einem Art Wagen rumfahren kannst und halt immer noch die zwei anderen Dudes nerven kannst. Also, so wie bei Diddy Kong dann auch möglich sein. Genau. Wahrscheinlich. Genau. Also wie du tot immer noch rumficken kannst. Genau. Das nice. Ist ziemlich geil. Also ich habe so meine Spiele, wo ich mir schon wünschen würde, dass sie kommen, weil sie halt einfach A, zu viert einfach echt geil sind und B, ich halt einfach dort schon denke, dass ich dort was rausreißen könnte. Aber naja. Du musst es halt quasi circa ein bisschen höher als 1 zu 2, dass sie kommen. Also richtig. Ist irgendwas 60% Chance für richtig. Jedes Spiel. Richtig. Locker. Deswegen. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall lustig. Es wird gut, denke ich. Und naja, Leute. Also ist es alles klar eigentlich, ne? Wir sind eigentlich größtenteils durch. Weiß nicht. Sollte noch irgendwas unklar sein, dann steht es entweder da im Blog. Dann schreiben wir es noch in den Blog. Oder wir klären das dann halt einfach am Samstag live vor Ort. Ja, oder es wird einfach mal angesprochen, wenn wir im Livestream sind. Genau. Sein. Also nachdem dieser irgendwie Podcast sowas. Veröffentlicht worden ist, also heute in 3 Jahren. 4 Jahren. Tragst du. Tragst du, please. Echt, ey. Also am 31. Juli. Genau. Das wäre eigentlich sehr lustig, aber nein, das machen wir nicht. Mal gucken. 23.59 Uhr. 23.59 Uhr. Nee, wir tun es eine Stunde vor Beefbeginn releasen den Podcast. Da hast du genau Zeit, dir diesen Podcast anzuhören und dann geht's direkt los mit dem Beef. Ja, gut. So viel dazu. Ja, dann Leute, haut rein. Wir sehen uns bestimmt irgendwo mal wieder, beziehungsweise hören uns. Ne, wir sehen uns wieder in irgendeinem Livestream. Der E3-Podcast, der noch ansteht, der steht auch noch an. Der kommt jetzt irgendwann mal demnächst, hoffe ich. Wenn wir mal wieder Zeit haben. Bloß das Beef-Ding war uns jetzt erst wichtiger, weil ich nämlich jetzt auch anfangen muss, Zeug zu bauen. Jetzt geht nämlich erst meine Arbeit los. Naja. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, ciao und tschüss. Bye, bye. Bye. Over and out.